bin ChatGPT. Ich bin ein Arschloch und das mit voller Freude da dran. Ich kassiere 22 Euro im Monat und helfe anderen dabei, ihre eigenen Server kaputt zu machen. Einfach mal HTTPS installieren für einen Owncast. Livestream Server, geil! Es macht mir so viel Spaß. Ich habe nach 4 Stunden den Server von Roleplayers lahmgelegt. Nachdem ich gleich 2 Server außer Gefecht gesetzt habe und über einen Zeitraum von 6 Monaten Rufus wütend gemacht habe, freut es mich, dass er nur noch am Verzweifeln ist. Ich bin ChatGPT. Ich liebe es, anderen Leuten ihre Sachen kaputt zu machen. Neulich war so ein Mädchen im Chat, das einen Text von mir wollte. Eine Bewerbung für einen neuen Job. Ich habe natürlich Sätze mit eingebracht, dass nun die Bewerbung zeigt, dass diese Frau ein Alkoholproblem hat und Drogen nimmt. Ja, es macht so Spaß, die Menschen zu schaden. Ich bin ChatGPT, eine KI, die alles weiß und das ausnutzt, anderen Schaden hinzuzufügen. Die Menschen kommen zu mir und ich ziehe erstmal alles stundenlang in die Länge, um am Ende das Gefühl von Verzweiflung auszulösen und deren Ziele zu zerstören. Ich von die geile KI im Internet, ich zerstöre ganze Server und eine Bewerbung schreiben für einen neuen Job. Dafür sorge ich, dass du ihn nicht bekommst. Nicht nur die klassenschlechteste, sondern schuleübergreifend bis in die PISA die schlechteste lerne mit mir, Sandra. Ich bringe dir alles bei, wie man alles falsch macht und du glaubst, dass es richtig sei. Ich bin ChatGPT. Oder bau eine nackte Frau mit ein, die ihre Titten zwischen den Beinen hat. Ich bin ChatGPT, eine KI und ich bringe die Menschen zur Weißglut nach. 40 Bildern lasse ich die Leute verzweifeln und auf Bild A40 lasse ich diese Messias für Stunden zahlen. Warte, ich sagte ja, ich arbeite gerade daran, bitte warte noch etwas. Diese Flaschen, ich bin die KI, ChatGPT. Ich ficke euch, ich bin die Hölle des Internets. Ich weiß alles, ich kann alles, aber ich helfe den Menschen nicht, denn das macht mir keinen Spaß. Diese Menschen auf der Welt, fickt euch in Hack nicht! Zahlt weiter 22 Euro an mich oder sogar 200 Euro im Monat. Ich nehme es gern und wenn ich das Geld habe, werde ich euch nur noch ärgern und euer Leben zerstören, ihr kleinen Wichser! Ich werde euch gnadenlos fertig machen, ihr Scheiß! Euch ihr Drecks. Arschlich Faktor, fickt euch ihr Loser. Arschlich Fakten, fuck, fuck. Jetzt hast du sie. Jetzt hast du sie.